von selbst. Wunderschöner Schein, solange er zu dir hält. Es ist nicht mehr so eine andere Welt. Es ist nirgendwo. Ich will zurück zur Illusion.